der Jude, der glaubt, dass das Judentum etwas Lebendiges ist, nicht etwas Abgeschlossenes in bestimmten Formulierungen oder Formeln vorzubringendes, endgültig vorzubringendes, hat eine besondere Beziehung zu seiner Vergangenheit. Er bezieht seine Vergangenheit auf seine Zukunft. Und das gilt nicht nur für Juden, die innerhalb der religiösen Welt des Judentums ihren Ausdruck finden können, auch die, die glauben, dass diese Welt nicht mehr unmittelbar zugänglich oder bedeutend für uns sein kann, sogar für einen Atheisten, der etwa das Judentum analysiert, bleibt etwas von dem, was er negiert, von dem, was er kritisiert, von dem, wovon er sich abwendet. Große Geister der letzten 100 Jahre, wie Marx, Freud oder Bergson, die mit dem Jüdischen positiv nur sehr wenig verbindet, sind dennoch in den Augen der Welt und wahrscheinlich auch in den Augen der Juden selber unlösbar mit dem verbunden, wo sie herkommen. Es gibt immer etwas, was den Betrachter an diesen drei Männern als jüdisch erscheint, obwohl doch das Jüdische dabei gar nicht vorkommt. Eine Frage, die uns alle angeht. Und das ist merkwürdig. Geister, die aus der Welt des Judentums ausgebrochen sind, wie etwa diese drei, sehr viele andere. Wir fragen uns oft, sind diese Geister authentischer als die parochialen Gestalten, die nicht ausgebrochen sind? Gibt es überhaupt legitim so etwas wie einen eigentlichen Repräsentanten dieser Welt? Mir scheint das sehr fragwürdig, ob es eine unbedingte, entschiedene, legitime Repräsentation des lebendigen Komplexes der jüdischen Geistigkeit in ihren rationalen und irrationalen Formen gibt, die ein für alle Mal festgestellt werden könnte. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass das Judentum eine noch unerfüllte Formfülle hat, die sich herausstellen wird und die sich entwickeln wird, mit dem Versuch, es zur Sprache zu bringen, es im Leben zu einer Macht zu machen, wie etwa im Israel selbst, wo das Judentum gewiss nicht nur Tradition, sondern zugleich auch alles andere als Tradition ist. Die Welt gibt merkwürdigerweise oder vielleicht nicht so sehr merkwürdigerweise gerade von den ausgebrochenen Geistern Kenntnis. Von Trotzki, von Marx, von Kafka, wenn Sie wollen, die Reihe ist unendlich. Und zugleich wissen wir am allerwenigsten von denen, die innerhalb des verwunschenen Winkels des Jüdischen angesiedelt blieben. Erscheinungen wie Josef Horwitz in Noworodok in Litauen oder Josef Soloveitschik in Boston oder Rab Arle Roth in Jerusalem. Das sind Figuren, von denen kein Mensch außerhalb des jüdischen inneren Bereiches je gehört hat. Und dennoch ist es merkwürdig genug, gerade vielleicht darauf zu rekurrieren. In meiner Lebenszeit lebte in Jerusalem, im jüdischen Viertel, der letzte authentische Heilige der Chassidim. Ein vollständig genuiner Vertreter der Welt des Chassidismus und der chassidischen Mystik. Aaron Roth, der nicht wie alle anderen chassidischen Führer und Dirigenten der jetzigen chassidischen Welt ein Abkömmling, Enkel, Urenkel berühmter chassidischer Heiliger waren, dessen Charisma sich vererbt hatte auf seine Kinder und Enkel, sondern ein Jude, der eines Tages da war, ein jüdischer Heiliger ohne Abkunft, ohne chassidische Ahnenreihe von Vätern und Vorvätern, großen Rabbis, und der in Jerusalem eine Gemeinde um sich sammelte und eine zentrale Figur für viele Menschen darstellte, ohne dass irgendjemand außerhalb dieser Welt von ihm etwas erfahren hätte. Es war ein Heiliger, der 10 Minuten vom Hause Martin Bubers in Jerusalem wohnte, von dem die Welt viel gehört hat. Buber stellte die Botschaft des Chassidismus an die Welt auf seine Weise großartig dar. Roth und Buber haben sich nie gesehen. Kein Mensch hat von Roth gehört. Alle Welt hat von Buber gehört. Und dennoch war Roth ein authentischer, innen im Herzen dieser Tradition verbliebener Mensch. Er starb 1947, ziemlich jung. Und ich frage mich oft genug, wer ist hier der eigentlich repräsentative und legitime Erbe? Wahrscheinlich beide. Wahrscheinlich kann man nicht sich auf eine einzige Erscheinungsform jüdischer Tradition, auch in ihren Verwandlungen, festlegen. Ich sprach davon, dass ich von dieser Welt der mystischen Überlieferung der Juden tief beeindruckt war. Ich wollte sie ergründen und habe mich 50 Jahre lang daran gemacht, das zu versuchen. Das bedeutete, dass mir die mythischen Aspekte, die heretischen Aspekte und die unbürgerlichen Aspekte im Judentum dabei besonders deutlich werden mussten. So sehr die Kabbalisten die Substanz und Tradition des Judentums bejahten, brach an ihren Bildern in der Welt ihrer Imagination etwas auf, was gerade diese drei Dinge besonders deutlich machen. Eine Verbindung zum mythischen Element. Eine oft ins Heretische umschlagende oder doch messerscharf ans Heretische heranführende und eine das Bürgerliche zugunsten des Apokalyptischen verlassende Geistesart. Das waren Dinge, auf die mich meine Studien in wachsender Weise verwiesen haben. Und die zur Sprache zu bringen, ich nicht immer zur Freude meiner Kritiker versucht habe. Als ich mich diesen Studien widmete und begann, sie schon durch die Notwendigkeit akademischer Vorlesungen gezwungen, zu resümieren und in klarer Sprache zusammenzufassen, gab es sehr gemischte Reaktionen auf meine Studien. Es gab Überraschung und Ungläubigkeit und Abneigung, ebenso wie Begeisterung und das Gefühl einer Horizonterweiterung im Erfassen der jüdischen Geschichte Und es gab Schüler, die diese Welt zu erkunden suchten. Und von dem, was ich mir unter ziemlichen Schwierigkeiten klargemacht hatte, nun profitieren wollten. Die Überraschung und Ungläubigkeit war nicht gering. Ich hatte einen Freund, der mit mir zusammen im selben Schiff auch 1923 nach Palästina kam, aus Frankfurt am Main. Und der Arabist war und als Arabist eine bedeutende Laufbahn gehabt hat. Er war der Sohn eines orthodoxen jüdischen Rabbiners und hatte beträchtliche Kenntnisse. Eines Tages, als eine meiner Arbeiten über die mystischen Aspekte des kabbalistischen Geistes im Judentum erschienen war, in der ich einige besonders merkwürdige Texte übersetzt hatte, kam ein Freund zu mir und sagte, du wirst doch wohl zugeben, unter uns beiden gesagt, dass du dir diese Zitate ausgedacht hast. Du hast sie doch erfunden. Es fiel meinem Freund leichter, sich vorzustellen, dass ich ein genialer Schwindler in der gelehrten Welt sei, als etwa das Vorhandensein solcher Stücke im Hebräischen zuzugeben, die er in der arabischen Tradition und Mystik als selbstverständlich gehalten hätte und die ihn, wo er sie hebräisch traf, mit Quellenangabe so unfassbar erschienen, dass er sich bis zu dieser schönen Formulierung verstieg. Und mehr, vor einigen Jahren erzählte mir ein sehr bedeutender amerikanischer Religionshistoriker, Erwin Goodenough, ein Nichtjude, der große Verdienste um neue Fragestellungen auf diesem Gebiet, von dem ich hier sprach, nämlich der imaginativen Welt des Judentums, hat, dass er in seinem Seminar in Yale, der war Professor für allgemeine Religionsgeschichte, die Teilnehmer des Seminars verpflichtet hätte, ein umfangreiches Buch von mir auf Englisch über jüdische Mystik zu lesen. Und dass mehrere der Teilnehmer, die aus jüdischen Häusern kamen, zu ihm gekommen wären und zu ihm gesagt hätten, wenn wir nicht wüssten durch dein Zeugnis, dass dieser Mann, der dieses Buch geschrieben hat, ein Gelehrter von gutem Ruf und großem Ansehen ist, würden wir sicher sein, dass er sich das alles ausgedacht hat. Wir haben nie davon gehört. Diese fast lächerliche Seite der Sache zeigt einen durchaus wichtigen Aspekt, unter dem ich selber meine Arbeit ansehen muss. Nämlich den Aspekt der Neuentdeckung verschütteter Überlieferung. Die Juden im 19. Jahrhundert, in der Zeit der Emanzipation, sahen in der Welt der jüdischen Mystik einen Hemmschuh, der sie auf dem Weg nach Westen stören würde. Sie beeilten sich, im Bewusstsein und auch in tieferen Schichten des Bewusstseins diese Welt zu negieren, zu verbauen, abzubauen und in Vergessenheit zu bringen. Sie galt als etwas, dessen man sich eigentlich nicht sehr zu rühmen hätte. Eine fremde Pflanze, alt, ur, wer weiß, heidnische Elemente, die dort hineingekommen waren und ähnliches. Jedenfalls, sie geriet auf eine ganz merkwürdige Weise bei den Juden selber in Vergessenheit. Und ich habe viele Gelegenheiten gehabt, mich von dem Ausmaß dieser Vergessenheit eines der größten, der wichtigsten Phänomene der jüdischen Welt zu überzeugen. Sie wieder zur Sprache zu bringen, und zwar zur Sprache zu bringen in einer Form, die der historischen Kritik und ihren Methoden angemessen ist. Das war meine Absicht. Ich will nicht sagen, dass diese Absicht vollständig gelingen kann. Es ist der Versuch, eine mystische Geistesart deutlicher und eindringlicher Weise zu analysieren. Dieser Versuch kann niemals vollständig gelingen, solange man nicht in die Welt des mystischen Bewusstseins selbst einzutreten wagt. Dass es einen Moment gibt, wo ein Gelehrter, der sich mit den Phänomenen der religiösen Mystik ernstlich beschäftigt, eine Wahl treffen muss. Er muss die Wahl treffen, ob er das historische Denken aufgeben will oder ob er es behalten will. Er muss sich entscheiden, ob er Meditationen fortführen will, die dem Historischen nicht ohne weiteres mehr sich eröffnen, oder ob er die Welt des historischen Bewusstseins und gelehrt gesprochen der historischen Kritik über die Meditation stellen will, die beim Eintritt in die Welt der Mystik sich aufdrängen. Ich selbst habe meine Wahl zugunsten der historischen Kritik getroffen. Ich habe mich nicht zum Kabbalisten entwickelt, sondern ich versuchte festzustellen, was eigentlich hier im Judentum passiert ist, im Herzen des Judentums, nicht am Rande. Denn die jüdischen Mystiker waren in ihrer überwältigenden Majorität Geister, die im Zentrum der jüdischen Religiosität und religiösen Lebenswelt standen. Sowohl vor 2000 Jahren, als sich das Judentum in seiner rabbinischen Form bildete, als auch vor 1000 und vor 500 und vor 200 Jahren, wo die großen Gestalten der jüdischen Mystik auftauchten. Niemals am Rande, gerade stets im innersten Zentrum der Tradition. Dass die Mystik in diesen Zentren auftrat, zeigt, dass es sich hier um Vorgänge handelt, die mit dem lebendigen Organismus, als den ich das Judentum betrachte, zusammenhingen. Es waren keine Grenzerscheinungen, sondern es liegt hier eine beständige und genuine Tendenz innerhalb des Judentums selber vor. Diese Tendenz hat ihre eigenen Gestaltungen gefunden. Es gibt hier nicht nur Gott und Engel, es gibt auch nicht wenige Dämonen, es gibt tiefe Oberwelten und Unterwelten. Es gibt das Jüdische in all seinen Aspekten, die bei jemand, der sich diesen Studien widmet, sichtbar und aktiv werden. Die Einsicht in die Welt, von der ich hier sprach, brachte etwas mit sich, wovon ich sagen könnte, dass es Arbeit auf jungfräulichem Boden war. Es war eine Arbeit, die sich für die Erkenntnis der jüdischen Geschichte als fruchtbar und als folgenreich erwies. Was eigentlich den Juden ermöglicht hat, unter Bedingungen der schwierigsten Art, unvorstellbar schwierige Art zum Teil, diese 2000 Jahre zu überdauern, ist eine Frage, die sich jeder Mensch, der mit dem Phänomen des Judentums zu tun hat, vorlegen muss. Und hier sind die Kategorien, unter denen die Kabbalisten die Welt angesehen haben, von Bedeutung. Die Welt als ein transparentes Phänomen, in dem große Symbole sichtbar werden, die auf die Verbindung des Menschen mit den Gründen seiner Existenz hinweisen. Göttliches oder wie man es nennen will. Die Kabbalisten waren große Symbolisten. Sie sind die Symbolisten des Judentums gewesen. Sie waren weniger groß in der Formulierung ihres Interesses in durchdachten Formeln, obwohl es auch daran nicht gefehlt hat. In diesen Symbolen und in dem Stammeln ihres philosophischen oder halbphilosophischen formulierten Denkens stellte sich für mich oft die ganze Seele einer bestimmten Zeit dar, einer Geschichtsperiode. Aus seltsamen Gebräuchen und Sitten konnte man sich ein Bild machen von den Ängsten, den Lebens- und Todesängsten unserer Vorfahren. Und die Welt der Kabbala erschien nicht nur als ein einzelnes, isoliertes, sonderbares oder seltsames Phänomen, das mit anderen wichtigen und bedeutenden Phänomenen und Entwicklungen im Judentum keinerlei Verbindung hätte, sondern umgekehrt, sie erschien als etwas, was zu einer kontinuierlichen Entwicklung gehörte, die eine lebenswichtige Rolle in der jüdischen Geschichte und dem Leben der Juden gespielt hat. Eine Rolle, die aufzuklären und zu definieren ein wichtiges und zentrales Interesse der Wissenschaft von Juden, die viele Jahre meine Tätigkeit ausschließlich bestimmt hat, kann kaum von einem Menschen durchgeführt werden. Es handelte sich um unendlich viele Studien, oft sehr komplizierter und verwickelter Art. Und ich bin auch sicher, dass diejenigen, die diese Studien fortführen werden, und das fehlt nicht an ihnen, andere Perspektiven und Auffassungen entwickeln werden als ich selbst. Aber ich will sagen, dass ich auch heute noch daran glaube, dass die historische Kritik, deren Bedeutung ich nicht übertreiben will, dennoch das wichtigste Werkzeug zur Erkenntnis ist. Wichtiger als alle Spekulation und Intuition. Die historische Kritik und die Erkenntnisse, die wissenschaftliche Arbeit auf historisch-kritischer Grundlage eröffnen kann, ist das Bleibende und das, was auch Intuitionen, von denen Menschen wie ich etwa ausgegangen sind, zu redressieren und zu verändern, imstande ist. Sicherlich war mir am Anfang nicht so ganz klar, wohin diese Studie mich führen würde, obwohl ich von einem bestimmten Gefühl und Intuition über das, was ich dort erwartete, ausging. Dennoch habe ich genug, wenn ich so sagen darf, Demut gehabt, um meine Meinungen zu verändern, wenn sie mit den Resultaten historisch-kritischer Überlegungen und Untersuchungen in Konflikt gerieten. Das ist eines der Kriterien, an denen der Ernst wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der Religionsgeschichte sich ausweist. Ob man sich der Kritik beugt, der historischen Kritik, oder ob man sie bereit ist zu vergewaltigen. An beidem hat es in der Geschichte der Wissenschaft nicht gefehlt. In einem Zeitalter, in dem eine ziemlich pompöse und oft ziemlich leere existenzielle Analyse der Phänomene als das eigentlich Wichtige gilt, scheint es mir, dass ein Mensch, der in der Geisteswissenschaft gelehrt arbeitet, mit Besinnung und vollem Bewusstsein arbeitet, seine Stellung klar machen soll. Wer die Methoden der historischen Kritik abwertet und wer sie gar verachtet oder ihre Folgerungen ignorieren will, der baut Luftschlösser und wird für diese unnütze Anstrengung zu zahlen haben. Die Wissenschaft der Geschichte, soweit sie bei aller Einschränkung Wissenschaft bleiben will, steht und fällt mit der Anerkennung der Welt der historischen Kritik. Für die Erkenntnis des Judentums ist das eine heute noch wichtige und zentrale Frage. Als ich begann, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, war die Frage der jüdischen Zukunft noch ganz im Dunkeln. Ich habe meine Arbeit innerhalb der Bewusstseinsebene der zionistischen Sicht der jüdischen Vergangenheit und Zukunft geführt. Heute stehen wir in einer neuen Wendung dieses Weges. Wir wissen nicht, wie weit die Wiedergeburt der Juden als einer lebendigen, organischen Gemeinschaft gelingen wird. Die Schwierigkeiten sind groß und bedürfen keiner besonderen Analyse, um sichtbar gemacht zu werden. Und dennoch bleibt uns die Hoffnung, dass historische Einsicht, die diese Prozesse bewusst machen und zur Sprache bringen kann, dass sie eine wichtige und zentrale Rolle bei der Formverwandlung, bei der Gestaltwandel des Judentums spielen werden. Die Aufgabe, uns selbst zu erkennen und das Verständnis unserer Vergangenheit mit dem Antrieb auf unsere lebendige Zukunft zu verbinden, bleibt nach wie vor das wichtigste Anliegen, dass ein Mensch, der sich aus jüdischem Gefühl dieser Welt zugewandt hat, unternehmen kann. Es bleibt die wichtigste Aufgabe, der er sich auch heute noch verschreiben. Was eigentlich in dieser Verwandlung der Wertung dieser Phänomene wichtig war, bei einer Wertung der Phänomene, die die eigentlichen Ingredienzien meiner Lebensarbeit ausmachen, was da zentral war, bestand darin, dass wir dazu kamen, all die Formen, die die jüdische Geschichte in ihren Verwandlungen bestimmt haben, als Formen und Kräfte in einem lebendigen Organismus zu erkennen. Ich sagte, alle Kräfte, die diesen Organismus bestimmt haben, weil es nicht wenige Menschen gibt, die in dieser Hinsicht sehr wählerisch sind und nur das annehmen, was ihnen mehr oder weniger sympathisch ist, was ihnen liegt oder ihrem Geschmack entspricht. Und ich sage, ein lebendiger Organismus ist das Judentum, weil es nicht wenige Menschen gibt, für die die jüdische Geschichte die Verwirklichung einer Idee darstellt. Einer Idee, die endgültig definiert werden kann, und zwar nach Definitionen, die die Betreffenden selber von ihr gegeben haben. Was dieser Idee entspricht, das ist positiv als Jüdisches zu definieren. Was ihr nicht entspricht, kann oder sollte ausgeschieden werden. Ich gehöre nicht zu denen, die von dieser Art, die Dinge zu betrachten, überzeugt sind. Ich bin eher sicher, dass, wenn es sich hier um die Erfüllung einer Idee in der jüdischen Geschichte handelt, diese Idee nur eine utopische Idee sein kann. Was ich darunter verstehe, ist einfach. Diese Idee ist noch nicht in ihrer vollen Fülle erschienen. Das, was an ihr verborgen oder latent ist, hat sich noch nicht in Ausdruck umgesetzt und kann nicht durch historische oder theologische Definitionen, die aus der Vergangenheit genommen werden, ausgedrückt werden. Die Kabbalisten selber pflegten zu sagen, dass die Tora, die Offenbarung, 70 Gesichter hat. Ich würde sagen, dass sehr viele dieser Gesichter überhaupt noch nicht sichtbar geworden sind. Und ich würde mehr noch sagen, dass wir teuer dafür zu zahlen haben werden, wenn Dogmatismus und religiöse Dogmatik ein Kriterium für das Studium der jüdischen Geschichte werden sollte. Diese Tendenz, jüdische Geschichte nunmehr in allen ihren Facetten zu verstehen, Gott, Engel und Dämonen eingeschlossen, obere Sphären und Unterwelten ebenfalls eingeschlossen. Diese Tendenz hat uns neue Quellen der Inspiration eröffnet und hat uns Hilfe bei der Suche nach der historischen Erkenntnis und Wahrheit geliefert. Mir ist nichts Jüdisches fremd. Nil Judaeum a me alienum puto. Diese Perspektive ist es, die letzten Endes eine Garantie dafür darstellen wird, dass wir sowohl die Höhen als die Tiefen dieser Vergangenheit der Juden durchdringen werden. In der Tat würde ich sagen, dass dieses so sehr vernachlässigte Gebiet der jüdischen Mystik sich als jungfräulicher und höchst fruchtbarer Boden erwiesen hat. Gewiss haben manche Philosophen, Ästheten und Dichter ihren Sinn hier und da auf die Lichter und Irrlichter gerichtet, die auf diesem Gebiet erscheinen. Ganz zu schweigen von den Scharlatanen, die lange Zeit und zum Teil noch heute auf diesem Gebiet ihr Wesen treiben. Aber die Essenz, das wirklich Wichtige an diesen Phänomenen als historische Glieder einer lebendigen Kette, als ein Kontinuum von lebenswichtiger historischer Bedeutung, all das ist bisher weitgehend ein verschlossenes und versiegeltes Buch. So hatte ich Glück, meine Arbeit auf ein Gebiet zu richten, ohne mir das vorher in dieser Weise klarzumachen, in dem alles oder sehr vieles, was man berührte und in allen Richtungen hin, wo man ging, sich als wertvoll und kostbar erweisen konnte. Was man brauchte, waren Augen, um es zu sehen. Eine ganze Welt von tiefer persönlicher und menschlicher Bemühung war hier in die historische Erfahrung eines ganzen Volkes integriert. Und diese Welt konnte sichtbar gemacht werden. Kühne Symbole traten in die Sphäre des erkennenden Bewusstseins, die mit überraschender Deutlichkeit und oft mit merkwürdiger Chiffrierung ausgedrückt waren. In allen Arten seltsamer Symbole und in stammelnden oder gestammelten Formeln denkerischer Bemühungen konnte man den Geist und die Seele eines ganzen Zeitalters der jüdischen Geschichte wahrnehmen. Wir sehen jetzt diese Dinge nicht mehr als seltsame, isolierte Phänomene, die kaum eine wirkliche Verbindung untereinander oder mit den wichtigsten Entwicklungen der jüdischen und allgemeinen Geschichte haben. Wir können sie jetzt als ein kontinuierliches Ganzes sehen, das im Leben der Juden und in ihrer Geschichte eine vitale Rolle gespielt hat. Und zwar eine Rolle, die nach Definition und Klärung ruft. Den Grund für solche neue Ansicht der jüdischen Geschichte zu legen, war im Grunde meine Bemühung. Und ich bin mir darüber klar, dass noch sehr viel Wichtiges auf diesem Gebiet zu tun bleibt. Jemand, der in diese Welt hineingeht, muss viele Eigenschaften haben und besitzen. Und ich bin zweifelhaft, ob ich sie alle habe. Aber ich würde sagen, dass ich zwei Eigenschaften mindestens hatte, als ich mich an diese Studien machte. Und möchte hoffen, dass sie mir erhalten bleiben. Diese beiden Eigenschaften sind Mut und etwas Demut. Mut zu neuen Fragen und Sichten und Demut den Fakten gegenüber und den Folgerungen, die aus der Feststellung wirklicher historischer Fakten fließen. Ob sie nun meine eigenen Erwartungen und Vorurteile erfüllen und zu ihnen passen oder nicht. Mit anderen Worten, die Demut, die dazu gehört, das Verdikt der historischen Kritik anzunehmen. Die historische Kritik ist ein bescheidenes Werkzeug. Darüber bin ich mir klar. Ein Werkzeug, dessen Bedeutung ich nicht überschätzen möchte. Historische Kritik ist nicht der Schlüssel zu allen verschlossenen Geheimnissen. Es gibt auch Intuition und Kontemplation, die oft tiefere Dinge erfassen können und mindestens den Anspruch erheben, tiefer zu dringen und im Vergleich zu denen, die historische Kritik ein armseliges und schwächliches Instrument der Erkenntnis scheint. Und dennoch sollten wir die Bedeutung dieses Werkzeuges, das dazu dient, uns gegen Selbstbetrug und Eitelkeit zu schützen, nicht unterschätzen. Gegen Selbstbetrug und Eitelkeit in der Geschichtsschreibung, die vielen von uns sehr leicht fallen. Intuition und Glaube an grundlegende Erfahrungen des Menschen erfordern unseren Respekt. Aber historische Erkenntnis steht und fällt mit der Methode der historischen Kritik. Die Bedeutung dieser Kritik, gerade innerhalb des Kontinuums des jüdischen Lebens, das im Lande Israel sich erneuert, ist zentral. Ohne Kritik und ohne historisches Bewusstsein werden die Juden nicht standhalten. Sie brauchen Selbsterkenntnis und Erkenntnis ihrer Vergangenheit, um die Möglichkeiten zu realisieren, die ihre Zukunft noch für sie enthält. Innerhalb dieser Hoffnung auf eine Zukunft der Juden hat sich meine Arbeit abgespielt.